Wahlau ist längst tot, das Gebäude ist zerfallen und kaputt. Doch hier treffen sich noch Leute, die Frustritzen und Sakte, denen dieses Haus einmal viel bedeutet hat. Danach und Stunden später, das Gebäude ist zerfallen und die Angst ist riesig groß. Danach und Stunden später, die Stadt ist ohne Sohn, die Leute wieder ohne Haus. Und mit der Räumung früher Morgen war ein Traum zerstört und aus. Versuche sich zu wehren, doch der Kampf war aussichtslos. Bloße Fäuste kommen gegen Stahlne Stadt. So ging einiges zugrunde, was man mühsam aufgebaut. Denn Kommerz kommt vor dem eigenen Verstand. Danach und Stunden später, das Gebäude ist zerfallen und die Angst.